Dem Eutschen Euke. Oder so klang der Kalte Krieg. Mitwirkende: Ernst Reuter als Oberbürgermeister der Stadt West-Berlin. Die ganze Welt schaut auf Berlin. Walter Ulbricht als Ost-Berliner Chef der SED. Das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus. Kurt Schumacher als Chef der westdeutschen Sozialdemokraten. Ihr seid nicht frei, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht Deutsche. Erich Honecker als Friedenskämpfer aus dem Osten. Über eine halbe Million junger Friedenskämpfer aus allen Teilen Deutschlands. Arthur Köstler als Freiheitskämpfer aus dem Westen. Freunde, Leidensgenossen und Kampfgenossen. Konrad Adenauer als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Einen festen Damm gehen, so geht Russland. Otto Grotewohl als Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik. 2 Millionen Stück Untertrikotagen, 1.400.000 Stück Obertrikotagen. Jakob Kaiser als Minister für gesamtdeutsche Fragen. Die deutsche Frage muss gelöst werden. Wilhelm Niklas, Landwirtschaftsminister der Bundesrepublik. Herr Bundeskanzler, Herr Reichsminister, Herr regierender Bürgermeister. Nikolaus Nabokov, Otto Nuschke, Karl Eduard von Schnitzler, Fritz Selbmann, Franz Josef Strauß und viele andere. Schauplatz. Ost und West. Deutschland an der Zonengrenze. Berlin. Das freie Berlin. Westsektoren. Ostsektor Berlin. Stalinallee. Der Frankfurter Allee. Auf dem Kurfürstendamm. Potsdamer Platz. Die ganze Sowjetzone. Das Lager des Imperialismus. Die heimliche Hauptstadt der Freiheit. Die Geschichte beginnt Pfingsten 1950 in Berlin, als Hunderttausende von Jugendlichen zum ersten Mal die blauen FDJ-Hemden anziehen und für das neue Deutschland demonstrieren, während Tausende von ihnen die Sektorengrenze nach West-Berlin übertreten, wo sie erst mit blockadegestellter Verteidigungsbereitschaft und dann mit Streuselkuchen erwartet werden. Auf die Straßen, auf den Bahnen, seht ihr Deutschlands Jugend ziehen. Meine lieben Landsleute in der sowjetisch besetzten Zone, meine lieben Berlinerinnen und Berliner, das Pfingsttreffen der sogenannten Freien Demokratischen Jugend ist von der SED im Auftrag der sowjetischen Besatzungsmacht vorbereitet und angekündigt worden mit der ausgesprochenen Absicht, nach dem historisch bewährten Muster des Mussolini-Marsches auf Rom einen Marsch auf Berlin anzutreten. Der Zweck war klar. Das freie Berlin sollte beseitigt, überrumpelt und in die Ostzone einverleibt werden. Ich weiß nicht genau, für wie dumm die SED und die Sowjets uns halten. Ich kann nur das eine sagen. So dumm sind wir bestimmt nicht, um dieses Spiel zu ermöglichen. Es wird bei uns keinen Aufmarsch, keinen Durchmarsch, keine Fahnen, keine Propaganda und keine Eroberung Berlins geben. Wir haben unsere Betriebsräte aufgefordert, den Betriebsschutz einzurichten, die Betriebe sicherzustellen, dass sie nicht durch Saboteure geschädigt werden. Wachsamkeit, Entschlossenheit und eine ernsthafte Verteidigungsbereitschaft. Das ist unsere Parole, die wir unseren Betriebsarbeitern für Pfingsten ausgeben. Dass etwa unsere Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung oder Gasversorgung gestört wird, das wird keinesfalls eintreten. Wenn der Frühling lässt empor, hoch den Himmel steigen, summt es in uns wie ein Chor. Nach des Winters Schweigen, Friede, Friede sei auf Erden. Menschen wollen Menschen werden. Menschen wollen Menschen werden. Unsere Stadt muss in diesen Tagen den Eindruck einer freundlichen Stadt machen. Eine große internationale Automobilschau wird Besucher der ganzen Welt bei uns vereinigen. Und die ganze Welt wird sehen, wie diese Stadt friedlich sich aufbaut. Menschen sollen Menschen werden. Friede, Friede sei auf Erden. Friede, Friede sei auf Erden. Zu Pfingsten, da gehen wir zum Frühkonzert und dann setzen wir uns schön auf den Balkon, essen und das ist alles dann. Hoffentlich geht Pfingsten alles gut. Ich als Kellner, als Russlandheimkehrer freue mich endlich in der Heimat des Pfingsten feiern zu können. Ich als Ehefrau freue mich auch sehr auf das Pfingstfest. Die werden sich hüten, hier rüber zu kommen, denn wir sind erstmal gewaffnet und wir passen schon auf, dass die Jungs da, das sind ja alt verhungerte Kinder, dass die nicht reinkommen, nicht wahr? Das ist ganz selbstverständlich. So leicht lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen vom Russen. Was soll aus uns allen werden? Friede, Friede sei auf Erden. Menschen, lasst uns Menschen werden. Menschen, lasst uns Menschen werden. Wir befinden uns in der Sporthalle Werner Seelenbinder, wo in wenigen Minuten der Kongress junger Friedenskämpfer beginnen wird. Es ist eine Stimmung in diesem Saal, liebe Hörerinnen und Hörer, die man kaum beschreiben kann. In dieser großen Halle, die 10 für 10.000 Menschen bietet, die Fahne der Tschechoslowakei, wir sehen die Fahne Amerikas, England, die Fahne der Volksdemokratien. Jetzt in diesem Augenblick betritt der Vorsitzende der Freien Deutschen Jugend, Erich Honecker, der in diesen Tagen im Mittelpunkt dieser ganzen Friedenskundgebung des Deutschlandtreffens der Jugend steht. Erich Honecker den Raum, er begrüßt einen nach dem anderen der hier schon anwesenden Vertreter der Regierung, Minister, den Minister, stellvertretenden Ministerpräsidenten Walter Ulbricht, und hat jetzt direkt neben dem Präsidenten der Republik Wilhelm Pieck Platz genommen. Wir grüßen unseren Erich, das ist der Ruf. Alle sind hier auf die Stühle gestiegen. Ja, und wie war der Übergang in die Westsektoren? Wie ging das vor sich? Das war heute früh. Ja, das war heute Morgen. Habt ihr Zivile angehabt und seid einfach rübergemacht. Mit der U-Bahn, oder? Ja. Und kam ein FDJ war rein und hat nur geguckt. Und die sagen auch immer, jetzt alles aussteigen, ne? Ja, alles. Ende alles des demokratischen Sektors. Sektors. Ja, und da fängt der undemokratische Sektor an. Ja. Aber wir haben nichts gemerkt. Nichts von undemokratisch. Nee, nichts gemerkt. Ja, ich komme aus Magdeburg und bin am Freitag hier angekommen und habe das Vergnügen, an dem Deutschlandtreffen hier bis zum Dienstag teilzunehmen. Und da kam eben heute mal auf diesen glücklichen Einfall, zum RIAS rauszufahren, um eben mal wirklich zu sagen, wie wir über dieses ganze Tun und Treiben hier denken, also wie wir wirklich darüber denken, nicht wie wir denken müssen, an Betracht unserer blauen Hemden hier. Schon wieder haben wir einen Friedenskämpfer vor dem Mikrofon. Er hat uns hier im RIAS besucht, um uns ganz von alleine und ganz freiwillig ohne Polizistenbegleitung zu erzählen, was er hier im Ostsektor Berlins als Friedenskämpfer erlebt hat. Mit der Schaufel und dem Spaten geht es langsam vom Fleck. Darum holen wir den großen Bagger und schon ist der Dreck weg. Darum holen wir den großen Bagger und schon ist der Dreck weg. Unser Weg führt uns heute durch die Greifswalder Straße und hier am S-Bahnhof herrscht ein Leben fast so wie auf dem Alex. Ich sehe, du hast hier ein Aktivistenabzeichen. Wofür hast du das gekriegt? Na, für gute Arbeit. Hat auch viel Schweiß gekostet. Na, was hast du denn gut gearbeitet? Naja, im Wettbewerb alles, ja. Die ganze Arbeit gemacht. Seid ihr eine Brigade oder was? Ja, ja. Sie ist bei dir in der Brigade? Ja, sie arbeitet sehr fleißig. Bist du Brigadier? Ja. Ach, du machst einen Brigadier? Ja, ja. Na, also wie viele Mann sind nun noch in deiner Brigade drin? 15 Mann habe ich, stark. 15 Mann sind bei dir und alles Mädchen? Alles Mädchen, ja. Und der Maurer mit der Kelle setzt so fleißig Stein auf Stein, aber tausendmal schneller flutscht die Arbeit zu drein. Aber tausendmal schneller flutscht die Arbeit zu drein. Das ist also der Höhepunkt des Pfingsttreffens der deutschen Jugend 1950. Der Höhepunkt dieser Demonstration, die heute Morgen hier beginnt. Dicht gedrängt stehen die FDJler hier nebeneinander. Die blauen Hemden sind fast verschwunden, man sieht nur noch die Gesichter, man sieht die Köpfe. Und wenn man jetzt zum Himmel herausblickt, der immer noch grau über dem Lustgarten hängt, und sieht diese winkenden FDJler, die schwenken Fahnen, rote, gelbe Fahnen, die Farben der Republik, die tragen die blauen Banner der FDJ. Hallo. Man sollte einmal darüber sprechen, wer sind eigentlich diese jungen Menschen, die hierher gekommen sind, um für den Frieden zu demonstrieren. Es sind vor allem die besten Arbeiter, die Jungaktivisten aus unseren Betrieben. Und das, was sie in friedlicher Arbeit errungen haben, das wollen sie sich erhalten. Und darum sind sie heute hierher gekommen, um als Friedenskämpfer für die Erhaltung des Friedens zu demonstrieren. Wir möchten euch in der sowjetischen Zone sagen, dass wir diese Herrschaften kennen. Sie haben niemals friedliche Absichten. Sie träumen nur vom Marschieren und von Eroberung. Wo ist das Land, das Wunderland gelegen, von dem das Volk in seinen Liedern singt? Und was gereicht in diesem Land zum Segen, dass alle Welt so frohe Botschaft bringt? Was sagen Sie denn nun zu dem, was Sie auf dem Kurfürstendamm sahen? Ich glaube wohl, die Menschen hier können sich an Kleidung alles ermöglichen. Man sieht, gute Kleidung wird getragen. Fast alle tragen neue Schuhe, Mäntel und Anzüge. Die Stoffe sind bestimmt bester Qualität. Und vor allen Dingen habe ich mich gewundert hier in dem Westsektor, dass die Schaufenster so mit Fleisch und so alles vollgestapelt ist und Zigaretten überhaupt nicht und lauter diese Dinge, die wir zu Hause nicht haben. Und bei uns liegt bloß im Schaufenster Kunstpfeffer und lauter sowas nicht. Und hier gibt es das Richtige, ne? Meine, die sagen immer, in Berlin müssen sie hungern, in West-Berlin. Aber wie ich festgestellt habe, leben die gegen uns wie so ein König. Wie hat es euch denn nun hier in West-Berlin gefallen? Oh, ist natürlich alles furchtbar prima. Und vor allem die vergifteten Apfelsinen haben wir auch noch nicht zu sehen gekriegt, mit denen wir eben geworfen werden sollen. Ja. Hingegen nur den herrlichen Kuchen, den wir gar nicht mehr essen können, weil scheinbar so sehr viel Fett da drin ist. Also die Läden sind übervoll. Es gibt alles, alles. Es gibt Kokosnüsse und überhaupt alles, was man sich denken kann. Und gar nicht etwa so teuer, wie man uns das erzählt hat, dass niemand sich das kaufen kann. Kokosnüsse zum Beispiel, eine Mark kann ich mich noch erinnern. Dafür gibt es bei uns glatt eine Rolle Drops. Lass von dem Land im Wunderland und singen, das sich vor allen Ländern glücklich preist und gute Taten gilt es zu vollbringen, dass dieses Land auch einmal Deutschland heißt. Liebe Freunde, ich schlage vor, an den großen Freund des deutschen Volkes, den großen Stalin, von hier, von dieser Kundgebung, ein Grußtelegramm zu entsenden. Ihr steht im Dienste eines Staates, der keine Errungenschaften hat, die verteidigungswert sind. Generalismus Stalin, Moskau, Kreml. Ihr kämpft dafür, dass fremde Machthaber das Schicksal der deutschen Jugend zerstören. Mehr als 500.000 junge Friedenskämpfer Deutschlands. Ihr versündigt euch an eurem Volk, Ihr versündigt euch an der Menschheit. Mehr als 500.000 junge Friedenskämpfer Deutschlands geloben Ihnen, alle ihre Kräfte zur Ächtung der Atombombe einzusetzen. Ihr seid der Grund für Wiederaufrüstungsgefahren im Westen. Keine Mühen und keine Anstrengung zu scheuen, um das verbrechliche Treiben der angloamerikanischen Kriegssetzer zunichte zu machen. Ihr seid alles Mögliche, aber ihr seid nicht frei, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht Deutsche. Niemals wieder zuzulassen, dass das deutsche Volk und seine Jugend in einen Krieg gegen die Sowjetunion, gegen die Länder der Volksdemokratien und gegen den Fortschritt getrieben wird. Niemals! Ihr seid nicht frei, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht Deutsche. Es lebe das Weltfriedenslager, dessen mächtiges Bollwerk die große sozialistische Sowjetunion ist. Es lebe Generalismus Stalin, der große Führer aller fortschrittlichen und friedliebenden Menschen in der Welt. Ihr seid nicht frei, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht Deutsche. Das ist das Urteil des deutschen Volkes über euch. Richtet euch danach, bevor es zu spät ist. Wer für die Absendung dieses Grußtelegramms an den großen Freund des deutschen Volkes, Generalissimus Stalin ist, den bitte ich um ein Handzeichen. Ich danke, damit kann das Telegramm sofort nach Moskau abgesandt werden. Wenige Wochen nach dem Pfingsttreffen 1950 treten den fahnenschwenkenden Friedenskämpfern auf der anderen Seite des Brandenburger Tores die Freiheitskämpfer des Westens entgegen. Beide Seiten wappnen sich. Niemand will sich überrumpeln lassen vom Krieg, den die anderen planen. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Mehr als 500.000. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wird. Niemals wieder zuzulassen. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Gegen die Länder der Volksdemokratien und gegen den Fortschritt getrieben wird. Berlin, meine lieben Gäste, grüßt Sie alle, die Sie heute zu uns gekommen sind. Mehr als 100 Delegierte aus Amerika, England, Deutschland, Österreich, Frankreich, Russland, Italien, aus der Schweiz, aus Belgien und aus den Niederlanden und Skandinavien haben sich heute auf der festlichen Eröffnungssitzung des Kongresses für kulturelle Freiheit in West-Berlin im Titania-Palast eingefunden. Die gesamte Kulturwelt blickt auf die Kongressstadt Berlin. Unsere Gastfreundschaft muss sich in den Grenzen halten, die dieser kleinen, in das Riesenreich von der Elbe bis Wladiwostok eingesprengten Insel vorbehalten sind. Genau 2 Jahre nach dem kommunistischen Versuch, Berlin durch eine grausame Blockade zu unterjochen und 1 Monat nach dem gescheiterten Versuch, Berlin durch das Deutschlandtreffen der FDJ zu erobern, sehen wir die besten Köpfe des Abendlandes, die Philosophen, die Künstler und die Schriftsteller, die sich zur bürgerlichen und geistigen Freiheit bekennen. Freunde, Leidensgenossen und Kampfgenossen. Vom Anbeginn der Zivilisation haben Philosophen der Menschheit 2 entgegengesetzte Methoden des Handelns empfohlen. Die erste schreibt vor, dass wir es ablehnen sollen, die Welt in Schwarz-Weiß-Malerei zu sehen? Dass wir Nuancen unterscheiden sollen? Der zweite und entgegengesetzte Rat, den finden wir in einem einzigen Satz zusammengefasst, der 2000 Jahre alt ist. Er lautet: Deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Wenn das Schicksal an des Daseins Pforte klopft, dann gibt es nur ja oder nein. In solchen Krisen kann das bedrohte Individuum, die bedrohte Gruppe oder Zivilisation nur überleben, wenn sie mit der zauderfreien Sicherheit eines biologischen Reflexes reagiert. Ja, ja oder nein, nein zu sagen, ist nicht genug. Es ist nur der erste Schritt. Der zweite ist die aktive, reelle, konstante und hartnäckige Kampfbereitschaft. Abwehrfront gegenüber Sowjetrussland. Sie sprechen von Freiheit. Aber liebe junge Freunde, wie kann man denn von Freiheit in Deutschland sprechen, solange die amerikanischen Besatzungsoffiziere ihre Füße auf dem Tisch des deutschen Volkes haben? Meine Damen und Herren, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass Sowjetrussland in der Ostzone rund 30 Divisionen marschbereit zum Einzug gegen Deutschland unterhält. Herr McCloy baut Kanonen, denn er kennt den Trick, kennt den Trick, kennt den Trick, denn Kanonen statt Butter sind sein Meisterstück. Tadellos, tadellos, tadellos. Herr Adenauer ist verheiratet. Und seine Frau ist verwandt mit Miss Ellen McCloy, der Frau des amerikanischen Hochkommissars. Und Ellen McCloy ist eine geborene Zinser. Und ihr Bruder ist Direktor der amerikanischen Morgenbank. Die Morgenbank ist wiederum finanziell maßgeblich an der Herstellung von Atombomben beteiligt. Adenauer bedeutet Atombomben. Herr McCloy braucht Soldaten, denn die sollen marschieren, sollen marschieren, sollen marschieren. Doch es meldet sich keiner, der sich will blamieren. So wie Cloy, so wie Cloy, so wie Cloy. Leider, meine Damen und Herren, sind die Menschen außerordentlich vergesslich. Aber wenn unsere aus Russland heimgekehrten Kriegsgefangenen sich daran erinnern würden, was sie in Sowjetrussland gesehen und erlitten haben. Leider, meine Damen und Herren. Wenn wir auf die Rufe derjenigen hören, derjenigen Deutschen, leider, meine Damen und Herren, früher Soldaten, verschleppter Männer, verschleppter Frauen und Mädchen, die jetzt noch in der Sklaverei dort verharren müssen, wenn wir, meine Damen und Herren, die nötige Zeit dafür hätten, um die Schilderung dessen zu lesen, was Sowjetrussland bei seinem Einbruch in Deutschland an den armen, wehrlosen Männern und Frauen alles verübt hat. Dann, meine Damen und Herren, würden wir mit Schaudern erkennen, in welch ungeheurer Gefahr wir die Freiheit, alles das, was uns lebenswert erscheint, schwebt. Herr McCloy baut Kanonen, denn er kennt den Trick, kennt den Trick, kennt den Trick. Adenauer bedeutet Atombomben. Die Welt ist in zwei Lager gespalten. In das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus und in das Lager des Imperialismus. Dementsprechend haben sich in der Welt zwei Hauptanziehungszentren gebildet. Einerseits die Sowjetunion als das Zentrum der Länder des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus sowie aller um ihre Befreiung kämpfenden, Ausgebeuteten und Unterdrückten und andererseits die USA als das Zentrum der kapitalistischen Regierungen, der Kriegssätze, der reaktionären und ausbeuterischen Elemente in der Welt. Das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus, Protektorat der USA, Zentrum der kapitalistischen Regierungen, Versklavungspolitik der USA, Bürgergriff des amerikanischen Imperialismus. Das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus, Verwandlung Westdeutschlands in eine Militärbasis, Bonner Vasallenregion. Das Lager des Imperialismus, aggressive Nordatlantikpakt, Protektorat der USA, Bonner Vasallenregion. Fliege kleine weiße Taube, denn ein Flug hat zu bedeuten. Frohe Kinder überall, fliege um den Erdenball. Auf der Straße bleiben die Leute stehen, denn dein Anblick nimmt sie gefangen. Haben sie das Täubchen erst mal gesehen? Ja, dann singen sie zusammen. Fliege kleine weiße Taube, damit alle Glocken läuten. Fliege um den Erdenball, grüßt die Menschen überall. Wir haben nicht die Absicht, uns wie hypnotisierte Kaninchen der Schlange des westlichen Imperialismus widerstandslos zu opfern. Ich würde, so gern ich die beiden mitsammen sprechen sehe, allmählich lerne auch ich politische Vernunft, Kollege Schöttle. So gern ich die beiden zusammen sprechen sehe, Herrn Dr. Adenauer und Herrn Dr. Schumacher, nicht gerne hinter Stacheldraht im Ural sich darüber unterhalten sehen, was sie hätten tun sollen im Frühjahr 1952. Bis zum Ural wollten Hallstein und Adenauer ihren Angriff tragen. Bis zum Ural soll Europa unter das Joch des Dollarimperialismus gebeugt werden. Der Angriffskrieg ist die Wiederholung des Weges nach Stalingrad. Das Ende würde dasselbe sein. Während die tapfere kleine Insel West-Berlin um ihre und die Freiheit der Welt kämpft, bauen in Ost-Berlin die Maurer aus abgeklopften Trümmerziegeln die erste sozialistische Straße Deutschlands auf. Und während auf der traditionsreichen Grünen Woche das deutsche Bauerntum beschworen wird, macht der Osten alles anders, und zwar sowjetischer. Herr Bundeskanzler, Herr Reichsminister, Herr regierender Bürgermeister, liebwerte Berufsfreunde aus Ost und West. Liebe sowjetische Freunde, liebe Delegierte aus den Volksdemokratien, liebe Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern und liebe andere werktätige Bauern. Wieder ist der Augenblick gekommen, wo wir Landwirte aus der Bundesrepublik uns zusammenfinden mit unseren Berufsfreunden aus der sowjetischen Besatzungszone. Und wo wir ihnen nicht mit lauten Worten, sondern mit innigem Händedruck sagen können, wie wir uns mit ihnen verbunden fühlen und wie teilnehmend wir ihr schweres Schicksal verfolgen. Der heutige Kongress der werktätigen Bauern ist der Ausdruck des großen Umschwunges, der bei uns in der Landwirtschaft begonnen hat. Sie werden es daher verstehen, dass mein erster Gruß als Landwirtschaftsminister der Bundesrepublik unseren Berufsfreunden aus dem Osten gilt. In der kurzen Zeit habt ihr bereits 2800 landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften geschaffen. Die Kolchose des Ostens hat, so sagt man, ihren Ursprung in den weiten Steppengebieten. Man sagt des Weiteren, die altrussische Agrarverfassung und die moderne Technik seien Gründe für ihre Entwicklung. Das Entscheidende aber bei der Kolchose ist der revolutionäre Wille, den Geist zu beseitigen, der echtes Bauerntum ausmacht. Die Gegner haben ein riesiges Geschrei gemacht, was diesen Genossenschaftsbauern alles weggenommen wird, wenn sie in die Produktionsgenossenschaft eintreten werden. Ja? Aber alle haben ihre Häuser, alle haben Kühe und Schweine als Mitglieder der Produktionsgenossenschaft, haben ihre Hauswirtschaft, haben ihr Gartenland und sie haben eine ganze Reihe Erleichterungen. So müssen wir die Vernichtung des Eigentums verstehen, das in dem Kollektiveigentum aufgeht. So müssen wir uns die Vernichtung der Selbstständigkeit erklären, die der sowjetischen Bürokratie geopfert wird. So auch die Beseitigung der Freiheit und der Verantwortung des Einzelnen, die zugunsten des Planschemas geopfert wird. Die Gegner sagen, aber jetzt seien diese Bauern abhängig vom Staate. Ja, aber das ist ein ganz eigenartiger Staat. Ein Staat, dessen Grundlage die Macht der Arbeiterklasse im Bündnis mit den werklichen Bauern ist, wo sie also selber mitbestimmen. Nicht irgendjemand anderes, sondern ihr selber mit. Sich von sich selber abhängig machen, das heißt vom Aufbau des Sozialismus, ist eine ganz gute Sache. Da kann gar nichts schiefgehen dabei. Der europäische und der deutsche Bauer ist das geschichtliche Produkt der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in einer Bevölkerung ohne Raum. Wir wollen diesen bäuerlichen Charakter unserer Landwirtschaft erhalten. Erhalten gegen den nivellierenden Kommunismus, über den ich gesprochen habe. Die Partei, die Partei, die hat Interesse und Genossene bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat Interesse gegen Lüger und Ausbeuterei. Wer das Leben verleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat Interesse. So aus schwedischem Geist, wenn zum Stalin geschweigt, einer Sturmflut vergleichbar, ergießt sich dieser Flüchtlingsstrom täglich nach West-Berlin. Die Zahl der politischen Flüchtlinge ist gering geworden, sie beträgt nur noch 3%. Heute kommen Bauern, Handwerker und Unternehmer, denen durch die Kollektivierung der Zone die Existenzgrundlage entzogen wurde. Was soll dann aus einem solchen jungen Bauern werden? Die Aufgabe, die da zu lösen ist, ist eine Aufgabe internationalen Charakters. Und wir können solche junge Bauern, namentlich wenn sie ziemlich frei sind, die müssen wir dem Bauernstande zu erhalten suchen, damit sie eines Tages wieder mit dazu beitragen können, den Osten zu kolonisieren. Ich habe das Wort wieder zu kolonisieren sehr bedacht ausgesprochen. Und ich glaube, man wird dieser Aufgabe diesen Namen geben müssen. Und ich denke mir, dass gerade für solche Flüchtlinge eigentlich ein mehrjähriger Aufenthalt in Kanada eine sehr gute Lösung sein würde. Er kann dort seinem landwirtschaftlichen, seinem bäuerlichen Berufe treu bleiben. Und er bleibt der deutschen Heimat verhaftet. Ich glaube, wir sollten gerade diese Lösungsmöglichkeiten jetzt sehr intensiv verfolgen. Denn alle diese Leute, die nun flüchten müssen, meine Damen und Herren, sie sind doch Vorposten des Westens gegenüber dem heranstürmenden Osten. Auf dieser Straße ist der Friede in die Stadt gekommen. Die Stadt war Staub. Wir waren Staub und sterbensmüde. Aber sag, wie soll man sterben? Hat uns doch Stalin selber bei der Hand genommen und hieß uns unsere Köpfe stolz erheben. Und als wir Schutt wegräumten und uns Pläne machten, den grünen Streifen und die Häuserblocks erdachten, da waren wir Sieger und die Stadt begann zu leben. Geradeaus zu Stalin führt der Weg, auf dem die Freunde kamen. Nie soll sich in den Fenstern, in den neuen Blanken die Feuer spiegeln. Sag, wie soll man Stalin danken? Wir gaben dieser Straße seinen Namen. Genosse Bürgermeister, in Vertretung des Herrn Oberbürgermeister, nun ist es heute soweit, dass die ersten Bewohner in den herrlichen Bauten der Stalinallee einziehen. Die Erbauer dieser schönen Wohnung wünschen und hoffen, dass die Familien, die in diese Wohnung einziehen, für alle Zeit in Glück und Wohlstand leben. Nicht mehr der Kurfürstendamm ist der meistgesprochene Straßenname in Berlin. Nein, die Kuno-Fischer Straße mit der Flüchtlingsstelle des Senats. Die Bauarbeiter, Aktivisten, Techniker, Ingenieure und Architekten, die Kollegen des Kollektivs, hatten diesen Abschnitt mit 30 Tagen Rückstand übernommen. Durch Anwendung neuer Arbeitsmethoden konnten sie den Planrückstand aufholen und ihren Bauabschnitt noch 3 Tage vorfristig fertigstellen. Man vermag die Zahl nicht zu nennen. Man kann die vielen Menschen, die in Vierer-, Fünferreihen geduldig hier warten, Frauen, Kinder, Greise, man kann sie nicht zählen. Die Kinderwagen werden zur Seite gestellt und sie warten geduldig. Sie haben wenig Gepäck. Notdürftig haben sie das Wesentlichste in einer Tasche bei sich, in einem derangierten Koffer, in einem Rucksack. Und sie warten und warten, sind Menschen auf der Flucht. Ein weiteres Beispiel ist die Butzerbrigade Bernsdorf, die auf dem Block Dösit eingesetzt war. Sie verwendete beim Deckenputzen eine neue Butzerpfanne und beim Wandputzen eine neue Butzerschaufel. Diese neue Arbeitsmethode wurde in kollektiver Zusammenarbeit zwischen Butzeraktivisten aus der Republik und Ingenieuren entwickelt. Es war durch die Anwendung dieser neuen Arbeitsmethode möglich, die Butzernorm mit 300-400% zu übererfüllen. Mir ist klar, dass hier eine ganze Bevölkerung in Bewegung geraten ist und dass wir noch lange nicht auf dem Höhepunkt angelangt sind und dass wir deshalb alles tun müssen, um einen noch größeren Zustrom aufzufangen. Und jetzt müssen wir erstmal unseren Hörern sagen, wo wir jetzt sind. Im 3. Stockwerk im Mittelgang des Blockes E Süd bei der Familie Schiewe, die hier heute einzieht. Die Möbelträger kommen gerade hier mit den Kisten heraufgezogen. Na, Herr Schiewe, das ist aber eine große Freude, was? Jetzt jawohl, die Wohnung zu haben. Wir freuen uns sehr. Mhm. Denn solange wir verheiratet sind, haben wir für uns noch nicht eine richtige Wohnung so gehabt, wie wir es wünschten. Eigentlich. Nein. Frau Schiewe, wie haben Sie denn in Glienicke gewohnt? Na, wir hatten es auch insofern ganz nett, dass wir überhaupt froh waren, dass die Leute uns aufgenommen haben. Aber mit dem Hüsen ist es natürlich überhaupt Sie kein Vergleich. Vor allen Dingen war es furchtbar, furchtbar kalt in dem Raum. Und unten zur Untermiete, ja? Ja, wir waren dort nur als Untermieter. Was werden Sie denn zahlen für diese Wohnung? Na, man ist, genau ist der Preis noch nicht festgesetzt, zwischen 60 und 70 Mark. Wir haben alle miteinander die Verpflichtung, unseren Landsleuten drüben zu helfen, wo wir helfen können. Wenn wir zum Beispiel Kleidungsbestücke übrig haben, wenn wir die Flüchtlinge eingekleidet haben, werden wir auch Menschen einkleiden, von denen wir wissen, dass sie im Osten Not leiden und die wieder zurückgehen und aushalten wollen. Solange wie wir zusammen verheiratet sind, hatten wir noch nie eine Wohnung mit Bad. Nein. Und ich sehe, der erste Besuch kommt auch eben herein. Die Möbel sind zwar noch nicht oben, aber der erste Besuch ist schon da, ja? Nein, was ist denn, haben Sie denn für einen Eindruck von der Wohnung hier? Also wunderbar. Ich möchte direkt selber hier wohnen. So schön ist es. Ja. Darf ich mal fragen, wo Sie jetzt wohnen? Bei Mannslust. Das ist also West-Berlin. Ja. Da werden da auch so schöne Häuser und Wohnungen bis gebaut für die werktätige Bevölkerung. Bis jetzt habe ich draußen noch nichts gesehen. Hier ist der Nordwestdeutsche Rundfunk mit allen seinen Mittel- und Kurzwellensendern. Aus der Ostpreußenhalle am Berliner Funkturm übertragen wir nun die zweite große NWDR-Veranstaltung SOS Menschen in Not zugunsten der Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone. Die Funkhäuser und Studios des Nordwestdeutschen Rundfunks nehmen unter folgenden Telefonnummern Spenden entgegen. In Berlin 83 02 51, in Hamburg 44 10 31, in Köln 28 41, in Hannover 86 5 21. In diesem Tempo und noch viel schneller rattern draußen unsere Spendenfernschreiber. Und hier die erste Liste: Daimler-Benz AG, Niederlassung Charlottenburg, D-Mark 1000, Zementvertrieb Berlin GmbH, D-Mark 1000, zwei Kinder der Familie Aders aus Wilmersdorf, mehrere Stück Baby- und Kinderkleidung, Latex-Schaumgummiwerk Brake Unterweser, Berlin-Vertretung Grunewald stiftet zwei Schaumgummimatratzen für ein junges Flüchtlings-Ehepaar. Brandzwieback und Kekswerke Hagen-Haspel, 20.000 Beutel Brandzwieback im Werte von 10.000 D-Mark. Die Spende rollt bereits per Lastzug nach Berlin. Boogie! Bulletin über den Gesundheitszustand Josef Vissarionowitsch Stalins vom 4. März 1953, 2 Uhr. In der Nacht zum 2. März 1953 erlitt Josef Vissarionowitsch Stalin einen Schlaganfall, der lebenswichtige Zentren des Gehirns erfasste, wodurch eine Lähmung des rechten Beines und des rechten Armes sowie der Verlust des Bewusstseins und des Sprachvermögens eintraten. Frau Wenge, Bielefeld. August-Bebel-Straße nimmt im Sommer 5 Kinder für je 4 Wochen zur Erholung und stellt außerdem einer Familie mit 2 bis 3 Kindern eine komplett eingerichtete Wohnung, bestehend aus Diele, Wohnküche, 2 Schlafräumen sowie Stall und Garten, auf 5 Jahre kostenlos zur Verfügung. Die Mustergeflügelfarm Hermannshöhe bei Kellinghusen in Holstein spendet 100 Leghornküken, die Mitte Mai ausschlüpfen. Herr Hans Müller aus Lüneburg, ein Bügeleisen. Gretchen Paul aus Hamburg, 13 Jahre alt, spendet ihre Spielsachen. Gegenwärtig werden ärztliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der lebenswichtigen Funktionen des Organismus durchgeführt. Der Minister für Gesundheitswesen der UdSSR, Tretjakow. Der Chef der medizinischen und sanitären Verwaltung des Kreml, Kuperin. Der Hauptinternist des Ministeriums für Gesundheitswesen der UdSSR, Professor Lukomski. Und dann darf ich Ihnen noch ganz rasch vor der einstweiligen Absage mitteilen, dass draußen bei uns ein amerikanischer Sergeant aus der Berliner Besatzungsarmee darauf wartet, ein Flüchtlingskind zu adoptieren. Und damit, liebe Genossen und Genossen, komme ich nunmehr zu unserem heutigen Themata. Was ist bei uns los gewesen? Einer von den größten Tyrannen, den die Weltgeschichte je gesehen hat, hat die Ohren zugekniffen. Es gab wohl keinen von uns, der bei dieser Nachricht nicht befreit aufgeatmet hat. Hey. Ah, seht ihr, wir haben uns alle gesagt, na, den Verbrecher sind wir los. Was habt ihr denn zu pischten? Also, mit ein Wort, Hitler war tot. Oh. Naja, na, nun bringt man doch hier nicht durcheinander, Mensch. Der Osten erstarrt in einer Totenfeier. Von der Elbe bis nach Wladiwostok hören über 1 Milliarde Menschen dasselbe Radioprogramm. Nach einer Trauerfrist von 3 Monaten setzen sich die Bauarbeiter der Stalinallee in Bewegung. Und wieder hält die Menschheit den Atem zurück. Denn in dieser Stunde wird, getragen von den Wogen der Trauer der Sowjetvölker, getragen von der Trauer der brüderlichen befreiten Völker, getragen von der Trauer der guten, der ehrlichen Menschen auf dem ganzen Erdball. In dieser Stunde wird Josef Vissarionowitsch Stalin zur Ruhe getragen. Nun, Arbeiter, halte deine Maschine, damit sie ihren Lauf schneller wieder beginnen kann. Nun, Traktorist, nimm deine Hände vom Steuerrad, um dann neue Furchen zu ziehen. Nun, Konstrukteur, lege deinen Zirkel zur Seite, um ihn dann kühner zu gebrauchen. Die DEFA zeigt den Film Brüschnisni, Brüschnisni, Brüschnisni, Gizizi. Rasnyuznyayam, Rochnyaznyayam, Butchmrichnyaznyam, Rajvrasnyam, Rosnyaznyayam. Wer Russland liebt und Einigkeit, der gibt auch gern eine Kleinigkeit. Wer Stalin liebte, wer ein menschliches Herz sein eigen nennt, der schäme sich jetzt seiner Tränen nicht. Das größte Herz unserer Epoche hat aufgehört zu schlagen. Wir wollen die Ruhe dieses Herzens auf seinem letzten Wege nicht stören. Wir wollen schweigen. Achtung, Achtung, die Todesstrafe wird in Russland abgeschafft. Wer dem nicht glaubt, wird erschossen. Putzt die Zähne mit Odol, glaubt an Pik und Rodewohl. Hier, liebe Hörer, scheidet sich das alte vom neuen Berlin. Hier endet das Bild der freudlosen alten Fassaden, der düsteren Hinterhöfe, der lichtlosen Fenster. Hier beginnt die Helle, hier beginnt die Lichtfülle selbst an trüben Tagen. Hier werden die heute nebelumsponnenen Silhouetten gewaltiger Bauten sichtbar. Hier beginnt die Straße, die seinen Namen trägt, die Stalinallee. Soeben hat der Trauerzug ihre Schwelle erreicht. Und die Fahnen der Partei der Arbeiterklasse weisen ihm den Weg, bilden die Spitze des Zuges. So kommen wir jetzt also zur Geschichte. Die Geschichte beginnt schon im Paradiese. Adam und Eva waren die ersten, na, die ersten Klinke, hm? Die ersten Russen. Ja, Junge, ja. Das ist eine ganz wohlüberlegte Antwort, nicht? Ja. Aber sag mal, wie willst du denn das beweisen, hm? Aber Herr Junglehrer, das liegt doch klar auf der Hand. Adam und Eva hatten keine Kleidung, keine Wohnung und lebten im Paradies. Müssen da unten gehen. Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer, dem geliebten Stalin. In diesem Augenblick, es ist wenige Minuten vor 12 Uhr Moskauer Zeit, treffen sich die Gedanken von Millionen hier auf dem Roten Platz. Hier an der Kremlmauer vor dem Lenin-Mausoleum, das auch die letzte Ruhestätte Stalins sein wird. Руководители партии и правительства спускаются с трибуны мавзолея. Поднимают гроб. Die Führer der Partei und der Regierung gehen von der Tribüne des Mausoleums herunter, heben den Sarg auf. Soeben sind wir hier zum Potsdamer Platz gekommen, zum sogenannten Drei-Sektoren-Eck, denn hier stoßen drei Sektoren aufeinander. Eine riesige Menschenmenge hat sich hier angesammelt und reicht hinein bis in den Sowjetsektor. Ja, wer hat nun den Anlass gegeben zu dieser Demonstration? Wer hat dazu aufgerufen? Die VEB, Bauunion, VEB Wohnungsbau und Bauunion Ausbau, VEB Tiefbau. VEB Industriebau. Die ganzen Bauarbeiter der Stadt haben mit angefangen, nicht wahr? Wegen die Normerhöhung. Sag mal, wie alt bist denn du? 15 Jahre. Und wofür demonstrierst du jetzt? Für die Einheit Deutschlands, damit wir alle zusammen sind und nicht die Hälfte Arbeiter im Osten und die Hälfte im Westen. Bravo! Bravo! Bravo! Und ein besseres Leben! Von Brüdern. Als Ingenieur habe ich mich angeschlossen, der Masse, weil ich mich mit der Arbeiterschaft solidarisch fühle. Wie alt sind Sie? 68. Und wofür demonstrieren Sie denn nun? Na, für die Einheit Deutschlands in Freiheit. 10:26 Uhr und der Regen setzt am Potsdamer Platz auch wieder ein. Sie hier rechts im Gebüsch stehen Russen, die auch nicht wagen einzugreifen. Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Sie arbeiten nun an den Fahnenschnüren und immer in Deckung der Fahnenstange versuchen sie sich zu schützen vor eventuellen Schüssen des sowjetischen Militärs, das immer noch auf der Ostseite des Brandenburger Tors in vielleicht 50 Meter Entfernung steht. Nun geht die rote Fahne runter. Los, die schwarz-rot-goldene Fahne und die Berliner Bücher. Inzwischen ist der Potsdamer Platz von Westberliner Polizisten abgesperrt worden. Aber die meisten Demonstranten haben sich in den Sowjetsektor hinübergezogen und bilden dort jetzt eine große Menschenmenge, die die eine Hälfte der Leipziger Straße ausfüllt. Und während hier noch große Transparente zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel. Wie es scheint, von Maschinenpistolen. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft. Mit elementarer Wucht ist dieser Aufstand ausgebrochen. Aus einer Welle der Unzufriedenheit an der Baustelle in der Frankfurter Allee wurde eine ungeheure Woge der Erbitterung, der Verzweiflung. Wie ein Orkan brach die aufgestaute Verzweiflung und Not los. Gegen Sklaverei und Unterdrückung, nicht achtend Tod und Gefahr. Guten Abend, meine Hörerinnen und Hörer. Eine tiefe Empörung hat unsere Werktätigen erfasst. Empörung über den Missbrauch, den man mit ihnen versucht hat. Empörung darüber, dass Provokateure versucht haben, ihre Kritik an Maßnahmen der Regierung und des Politbüros der SED umzuwandeln in Arbeitsniederlegungen und Unruhen. Na, dann wollen wir mal wieder. Es gibt ein Maß von Demütigung, von seelischer und von materieller Not, die kein Volk zu ertragen vermag. Der Freiheitswille der 18 Millionen hat sich in der schwersten Prüfung bewährt, die je ein Volk zu ertragen hatte. Die deutsche Frage muss gelöst werden. Kein Mensch, der nachdenken kann, kann der Auffassung sein, dass eine Regierung, wie sie auch aussehen möge, etwa auf der flachen Hand Roggen- und Weizenfelder wachsen lassen könnte. Das kann niemand. Das ganze deutsche Volk hinter dem eisernen Vorhang ruft uns zu, seiner nicht zu vergessen. Bei uns soll der Werktätige mehr essen und besser leben und mit Konsumgütern versorgt werden, als es gegenwärtig in Westdeutschland der Fall ist. Und wir schwören ihm in dieser feierlichen Stunde, wir werden seiner nicht vergessen. Mit elementarer Wucht eine ungeheure Woge der Erbitterung, die kein Volk zu ertragen gegen Sklaverei und Unterdrückung, wie ein Orkan in der schwersten Prüfung. Brüder und Schwestern im Osten, die deutsche Frage muss gelöst werden. Bei uns soll der Werktätige mehr essen und besser leben, als es gegenwärtig in Westdeutschland der Fall ist. 22.400 Tonnen Baukalk, 124.000 Tonnen Zement, 6 Millionen Biberschwänze und 71 Millionen Mauerziegel, 1.300 Millionen Quadratmeter Zellstoffgewebe, 200.000 Paar Socken und Strümpfe, 2 Millionen Stück Untertrikotagen, 1.400.000 Stück Obertrikotagen. Der Vollportal-WIP-Drehkran aus Eberswalde. Fühlen mit euch! Die hydraulische Schottenschließanlage für Hochseeschiffe aus Wismar. Gegen Sklaverei und Unterdrückung. Wir wollen, dass endlich genügend Bettwäsche erzeugt. Einmal nach der Wiedervereinigung. Mehr essen und besser leben. Das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus. Ich bitte Sie, halten Sie auf. Von der Vasallenregierung. Die deutsche Frage muss gelöst werden. Das kann niemand.